Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite und heute zu Gast das Zeilenende, unser Fußballexperte. Oh Gott, es gibt nur einen Fußballgott und das bin ich. Genau, ja, genau, Fußballgott, Fußballgött. Fußballgöttin. Ich bin eure, genau, die Fußballgöttin. Ich bin eure Fußballgöttin Zeilenende. Ja, oder um es politisch auszudrücken, wir sprechen über Ausländer in Deutschland. Die Welt zu Gast bei Feinden. Haben wir da schon einen rechtsextremen Schlager zugemacht, dass die jetzt uns alle überrennen? Noch nicht. Okay. Aber irgendwas findet sich immer. Ja. Wobei, in Deutschland waren sie ja bisher eigentlich immer friedlich, wenn man in Deutschland Wettbewerbe hatte. Es gab mal so ein paar Terroristen, die da so ein bisschen sich austoben wollten in München, aber ansonsten, wenn große Sportevents in Deutschland waren, ging es eigentlich so ab einem gewissen Zeitpunkt ganz gut ab. Ja, das war dann meistens die Ruhe vor dem Sturm, bevor man dann so richtig losgelegt hat. Genau, also wir sprechen über die Europameisterschaft, nicht über Weltmeisterschaften oder Rekordmeisterschaften. Die Weltmeisterschaft heute geht's mal um Rekordfahren. Heute geht es um die Europameisterschaft. Und ich habe ja so ein bisschen Angst, dass du aus mir jetzt irgendwie den Kraken Paul machst oder so. Nein, wird schlimmer. Wir machen was ganz, ganz Einfaches. Und zwar, du darfst heute mal so ein bisschen deinen inneren Spießbürger channeln. Mein inneren Spießbürger? Ja, deinen inneren Spießbürger. Weiß nicht, ob ich sowas hab. Hast du unter Garantie. Also ich kann da anekdotisch erzählen, dass meine Spießerkollegin Angst hatte, dass ich sie für eine Spießerin halte. Okay. Du sagst mir jetzt bitte einmal eine Zahl von 1 bis 4. Eine natürliche Zahl. Eine natürliche Zahl von 1 bis 4. Die 3. Okay, die 3. Und du nennst mir jetzt bitte noch eine. Wieder die 3. Nein, also noch eine von 1 bis 4 außer der 3. Ah, das ist aber gemein. Außer der 3 gibt es da keine Primzahl. Das stört meinen inneren Monk. Du weißt doch, dass ich immer, wenn möglich, die Primzahlen nehme. Die 2 ist auch eine Primzahl. Ja, aber keine echte. Die ist gerade. Ja, sie ist die einzige gerade Primzahl. Ja, und deshalb ist sie keine echte Primzahl. Aber gut, dann nehmen wir die 2. Ja, dann nehmen wir die 2. Okay. Also, folgender Modus. Bei 1 und bei 4 musst du mir erklären, warum voller Erfolg, und bei 2 und bei 3 musst du mir erklären, warum gerade deswegen kein Erfolg. Aber wir fangen anders an. Ich nenne dir ein Land und du nennst mir das, was als allererstes als Vorurteil in deinen Kopf kommt. Okay. Wir beginnen mal mit Ungarn. Gulasch. Gulasch. Und jetzt erklärst du mir bitte, warum Gulasch der Garant dafür ist, dass Ungarn auf jeden Fall Erfolg bei der Fußball-Europameisterschaft haben wird. Weil die Ungarn natürlich alle mit der Gulasch-Diät dafür sorgen, dass sie voller Saft und Kraft stehen. Weil so ein Gulasch muss ja saftig sein und dementsprechend, wenn man das isst, hat man auch Saft und Kraft. Und ja, wenn Viktor Orban das Gulasch persönlich kocht, nein, den Gulasch, persönlich kocht, dann hat er auch keine Zeit zu regieren und Mist zu machen. Und das motiviert die ungarische Nationalmannschaft halt bis ins Finale zu kommen und dann am Ende auch zu gewinnen. Okay, perfekt. Dann nenn mir doch mal bitte dein erstes Vorurteil, das dir klassisch einfällt, wenn du an Schotten denkst. An Schotten. Kilt. An Schotten. gut. Und warum ist der Kilt jetzt ein Garant dafür, dass die Schotten definitiv nicht Europameister werden? Naja, weil man unterm Kilt ja keine Unterwäsche trägt und die stolpern ständig über ihre langen Penisse. Okay. Was ist denn dein Vorurteil für die Schweiz? Mein Vorurteil für die Schweiz? Na, was fällt dir als allererstes Vorurteil für die Schweiz ein? Dass die so einen albernen Dialekt sprechen. Okay. Das ist tatsächlich mein erstes Vorurteil, was mir zur Schweiz einfällt. Okay, und warum ist das ein Garant dafür, dass sie nicht Europameister werden? Naja, weil die schon, weißt du, die scheitern bei der Einreise nach Deutschland, weil die ganzen Grenzbeamten an der Schweizer Grenze sich nicht für voll genommen werden, wenn sie Hallo, Herr Wachtmeisterli genannt werden. Alright. Und last but not least, Gruppenkopf 1 übrigens in dieser Gruppe ist Deutschland. Was fällt dir denn zu Deutschland ein? Nazis. Und warum sind Nazis ein Garant dafür, dass Deutschland auf jeden Fall Europameister wird? Naja, weil einfach alle Ausländer in Deutschland deportiert und interniert werden und dann hat man halt keine Gegner mehr, gegen die man spielt. Gut, es betrifft dann halt auch irgendwie am Ende, weil man irgendwelche komischen rassistischen Kriterien hat, die halbe Mannschaft, aber eine halbe Mannschaft reicht ja. Alright. Kommen wir zur Gruppe B. Okay. Vier weitere Länder, denen du Vorurteile um die Ohren hauen darfst und erklären, warum sie Europameister werden oder nicht. Beginnen wir mal mit Gruppenkopf 1, Albanien. Albanien. Was ist dein Vorurteil für Albanien? Lange, fettige Haare. Und warum sind lange, fettige Haare ein Garant dafür, dass sie Europameister werden? Naja, die mobben damit den Kunstrasen, auf dem die spielen, sodass die Gegner halt gnadenlos brutal ausrutschen und sich nicht gerade halten können. Dann ist das keine große Kunst, den Ball ins Tor zu schießen. Ah, ja. Okay. Probieren wir es mal mit Italien. Was ist dein Italien-Vorurteil? Kleiner Penis. Und warum ist das ein Garant, nicht Europameister zu werden? Komplett anderes Problem wie bei den Schotten. Aber die genieren sich so sehr dafür, dass sie alle erstmal in Therapie müssen und keine Zeit haben, auf den Platz zu kommen. Okay. Kroatien. Vorurteil für Kroatien. Dass die ein Frostschutzmittel trinken und das als Slivovitz tarnen. Okay. Und warum werden sie deswegen nicht Europameister? Ja, weil Frostschutzmittel trinken nicht gesund ist. Spanien. Vorurteil für Spanien. Vorurteil gegen Spanien. Ich überlege gerade, ob ich Vorurteile gegen Spanier habe. Die sprechen alle so furchtbar schnell. Ja, sie sprechen Spanisch, das verstehst du wahrscheinlich eh nicht. Na, die sprechen alle sehr furchtbar schnell Spanisch. Also sie sprechen so schnell Spanisch, dass ich nicht mitkomme. Okay, und warum ist das ein Garant dafür, dass sie Europameister werden? Naja, einfach, wenn du den Gegner einfach dumm und die schießen wahrscheinlich ein Tor. Mhm. Und dann wird es irgendeine Situation geben, wo sie mit dem Schiedsrichter diskutieren und einfach so viel reden innerhalb von kürzester Zeit, dass der Schiedsrichter wahrscheinlich 45 Minuten am Ende braucht, um zu entschlüsseln, was die spanischen Spieler von ihm denn da genau wollten. Und dann ist das Spiel vorbei. Okay. Kommen wir mal zu Gruppe C. Dänemark. Dänemark. Dänemark. Vorurteile gegen Dänemark oder über Dänemark? Vorurteile über Dänemark. Das ist jetzt ein bisschen schwer, seitdem Margareta nicht mehr Königin ist. Keine Ahnung, dass die alle so lustige Wikingerhelme tragen. Okay, und das ist ein Garant dafür, dass sie Europameister werden, weil? Naja, wenn du mit so einem Wikingerhelm auf dem Spielfeld bist und dann aus Versehen deinen Gegner so ein bisschen mit vornübergestülptem Kopf ein bisschen anrempelst und das wie ein Unfall aussehen lässt, dann hat er trotzdem irgendwie eine fiese Wunde im Bauch. Ach, du redest von Wikingerhelmen mit Hörnern. Wikingerhelme haben immer Hörner. Okay, Du hast Vorurteile verlangt und gemäß dem deutschen Vorurteilsgesetz haben Wikingerhelme immer so zwei Hörner. Gut, du hast schon bemerkt, wir hatten ja vorhin Schottland. Jetzt kommt natürlich logischerweise, dann scheint wohl Großbritannien nicht alleine anzutreten, sondern es tritt natürlich auch England an. Mein Vorurteil gegen Engländer sind, dass das alles so sehr, dass die so weiß sind, dass die im Dunkeln leuchten. Okay, das wäre eigentlich ein Vorteil, oder? Weiß gerade ich nicht. Bei Flutlicht müssten die ja blenden. Warum ist das aber ein Garant dafür, dass sie nicht Europameister werden? Das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Aber wahrscheinlich hat es was damit zu tun, dass, also eine gewisse Bleichhäutigkeit ist ja auch mit Vampirismus assoziiert und sie sollen Weltmeister werden, ne? Europameister. Nee, sie sollen nicht Europameister werden. Also warum sie nicht Europameister werden sollen? Ja, genau, warum werden sie, obwohl sie quasi so hell leuchten, nicht Europameister? Ja, weil die in der Sonne verbrennen. Okay. Nachdem du die Kroaten ja schon so freundlich im Reigen der Europameistermannschaften begrüßt hast, Serbien. Ja. Vorurteil gegenüber Serben. Alles Kriegsverbrecher. Und warum werden sie gerade dann deswegen nicht Europameister? Weil internationaler Strafgerichtshof, Strafbefehl und deshalb verzichten sie lieber auf die Einreise. Okay, und last but not least, ein wunderschönes kleines Land, Vorurteile gegenüber Slowenen. Dass das alles furchtbar freundliche Menschen sind? Keine Ahnung. Okay, also und warum werden sie gerade deswegen Europameister? Naja, weil alle sie lieb haben und dann dastehen und sagen, oh, die lieben Slowenen, und dann können die halt ein Tor nach dem anderen schießen. Okay. Wie schaut's denn aus mit Frankreich? Vorurteile über Frankreich. Hochnäsige Froschfresser, die sich weigern, was anderes zu sprechen als ihre eigene Sprache und jeden Krieg der Weltgeschichte verloren haben, such dir eins aus. Gegen Franzosen habe ich viele Vorurteile. Und warum werden sie gerade deswegen Europameister? Naja, als große koloniale Versklavungsnation halten die sich einfach ihre eigene Sklavenfußballmannschaft. Da hat man mehr Auswahl, als wenn man nur das eigene Volk schicken muss. Okay, last but not least, unter den richtig schönen Richtung Norden gehenden Ländern, oder? Haben wir noch was im Norden? Nee, ich glaube, im Norden haben wir jetzt tatsächlich nichts mehr, was noch irgendwie... Nee, tatsächlich doch eins noch. Also, aber erstmal die Niederlande. Vorurteile über die Niederlande. Mein Vorurteil gegenüber den Niederlanden ist Käse. Okay, und warum wird man deswegen nicht Europameister? Bei den Niederländern brauche ich kein Vorurteil dafür, dass die irgendeine Meisterschaft nicht gewinnen. Das klappt sowieso nicht. Okay. Ja, außer sie werden, manchmal werden sie auch disqualifiziert. Ja. Weil sie eine drohende Geste machen. Ja. Ja. Ja, also obwohl, sie haben auch schon mal den ESC gewonnen, aber naja. Ja, das ist schon sehr lange her. Und Fußballweltmeister sind sie ja auch schon sehr oft geworden, habe ich mir sagen lassen. Deshalb habe ich ein gewisses Vertrauen, dass Niederländer in Wettbewerben einfach, egal mit welchem Vorurteil, nicht gewinnen. Würdest du denn sagen, die Niederlande waren schon mal Eishockey-Weltmeister? Unter Umständen möglicherweise. Nein, waren sie nicht. Warum nicht? Weil sie es halt noch nicht waren. Aber das bestätigt meine Theorie. Das ist sehr schön, danke. Wobei zu den Eishockey-Weltmeistern können wir bei Zeiten noch kommen. Lass uns jetzt kurz diesen Exkurs machen. Es war ja jetzt die Weltmeisterschaft in der Tschechischen Republik und die Tschechen haben sie gewonnen. Das kann gegen wen? Durchaus gegen sein. Gegen die Schweiz. Sie haben gewonnen gegen die Schweiz. Und die Schweizer waren noch nie Weltmeister. Die Deutschen waren das letzte Mal übrigens im Finale und waren auch noch nie Weltmeister. Das ist schön. Okay, wenn ich dir jetzt drei Länder sage, ja, kannst du mir sicherlich sagen, ob die schon mal Weltmeister waren. Nein, USA. Kann ich nicht, aber ich kann behaupten, ob sie Weltmeister waren oder nicht. USA waren bestimmt noch nie Weltmeister. Doch, waren sie schon mal. Schade. Kanada. Kanada war bestimmt schon mehr als einmal Weltmeister. Ja. Russland und die Sowjetunion. Sind die nicht Rekordweltmeister? Ja, ich glaube schon. Also neben den Kanadiern definitiv. Gut, aber wir können ja mal noch eine europäische Mannschaft nehmen. Die Tschechen haben wir ja schon gesagt, die waren schon mal. Also, nehmen wir mal noch drei andere europäische Länder. Nehmen wir mal die Slowakei. Die sind bei Sowjetunion eh mit gemeint, also waren die schon mal Weltmeister. Nein, die Slowakei gehört zu Tschechoslowakei und damit waren sie schon mal Weltmeister, aber sie waren auch schon mal alleine Weltmeister. War das schon mal Großbritannien Eishockey-Weltmeister? Ich wette, auch im Eishockey-Wettbewerb treten da die einzelnen Landesteile unabhängig voneinander an und deshalb war Nordirland vielleicht schon mal Eishockey-Weltmeisterin. Nein, es tritt tatsächlich Großbritannien an und die waren schon mal Weltmeister. Und zwar, weißt du wo? 1936 in Deutschland. Ah, sehr schön. Großbritannien war schon mal Eishockey-Weltmeisterin quasi. Ja. Also Weltmeister. Ja, egal. Aber so viel zum Thema. Sprechen wir über Österreich. Was ist dein Vorurteil über Österreich? Auch alles Nazis. Und warum werden die nicht Europameister? Naja, weil sie noch nicht angeschlossen sind und deshalb noch nicht reingelassen werden. Mhm. Okay, dein Vorurteil über Polen. Ich meine, da fährst du die nicht hin. Irgendwas mit Autoreifen klauen? Wer sagt denn, dass die Autoreifen klauen? Ich weiß nicht, das war so ein Gerücht in den 90er Jahren. Echt? Ich hatte immer das Gerücht gehört, dass die Polen die Autos klauen und in Polen werden dann die Einzelteile geklaut. Aber, naja. Achso, kennst du das mit dem polnischen Triathlon, kennst du, ne? Ja, du weißt, warum die Deutschen so erfolgreich sind im Triathlon. Erzähl. Na, weil es für den genau andersrum läuft. Der ist tatsächlich sehr schön. Jetzt müssen wir den Originalwitz kurz erklären. Also, wer hat den Triathlon erfunden? Die Polen. Warum? Zu Fuß ins Schwimmbad und mit dem Fahrrad zurück. Genau. Warum sind die Deutschen so erfolgreich? Mit dem Fahrrad ins Schwimmbad und zu Fuß zurück. Und ich glaube, damit hat man die 90er Jahre in Deutschland sehr gut beschrieben mit diesem einen Witz, oder? Ja, ich glaube, die Vorurteile der 90er haben gerade angerufen, sie wollen ihre Vorurteile zurück. Ja. Soll ich mir ein neues Vorurteil über Polen ausdenken? Nein, du darfst gerne die Autoreifen nehmen. Okay, und warum wird man mit Autoreifen Europameister? Also, weil auch an so einem Bus ja im weitesten Sinne Autoreifen dran sind und wenn man das gut organisiert, dann kann man die Mannschaftsbusse der Konkurrenz halt rechtzeitig lahmlegen. Und stell dir mal vor, die müssen mit der Deutschen Bahn anreisen. Okay. Gut, Belgien. Vorurteil über Belgier. Es ist kein Vorurteil, aber keine Ahnung, Belgier sind nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden. Okay, und warum werden sie deswegen Europameister? Weil der Witz ist, dass Belgien trotzdem funktioniert, auch wenn die sich jahrelang nicht darauf einigen können, nach einer Wahl, wer jetzt mit wem regiert. Das heißt, Belgien funktioniert einfach und deshalb funktionieren die auch im Fußball. Okay. Rumänien. Da fahre ich vielleicht nächstes Jahr in Urlaub hin. Okay, Vorurteile? Alles Vampire. Okay, und warum werden sie nicht Europameister? Weil gleicher Grund wie England. Sonne, Staub. Ah. Gibt aber auch Flutlichtspiele. Ja, ist auch Sonne. Flutlicht ist keine Sonne. Egal, die Slowakei. Die spielen ernsthaft nach Sonnenuntergang in Deutschland? Also nach 21 Uhr? Also die erste Halbzeit dürfte vielleicht noch davor sein, danach. Ja, okay. Siehst du, und da ist die Mannschaft schon leider zu Staub zerfallen. Könnte hinkommen. Okay, Slowakei. Zur Slowakei habe ich keine Vorurteile, weil ich mich immer noch nicht daran gewöhnt habe, dass die Slowakei überhaupt existiert. Du wusstest bis eben gerade noch nicht immer, dass die nicht zur Sowjetunion gehört haben, sondern zur Tschechoslowakei. Ich mach's mir da tatsächlich relativ leicht. Alles, was jenseits von Deutschland, also östlich von Deutschland war, inklusive Österreich, ist für mich Sowjetunion. Ah, und warum wird die Slowakei, weil du sie nicht kennst, nicht Europameister? Naja, weil wirklich tatsächlich niemand die Slowakei kennt, inklusive der Postdienste. Das heißt, die haben ihr Ticket zur EM. Also das sollte per Post zugestellt werden, konnte aber leider nicht ankommen. Und was so schlimm ist, Claudia kennt sie auch nicht. Die Ukraine. Slowakei war nie ein... Vorurteile über die Ukraine. Alles Russen. Okay, und warum werden sie deswegen Europameister? Naja, weil der Russe halt einmarschiert und den Sieg für sich in einer Spezialoperation verlangt, vereinnahmt, erobert, so. Okay. Jetzt kommen noch mal drei so Südost- und West-Geschichten. Also alles eher südlich. Georgien. Vorurteile über Georgien. Die machen alle Deals mit der CDU? War das nicht Aserbaidschan? Das ist für mich alles das Gleiche. Und warum werden die dann Europameister deswegen? Naja, es ist halt, also ich denke auch für den Titel Europameister ist es wichtig zu wissen, wen du schmieren musst. Und die haben offenbar die richtigen Leute geschmiert. Okay, Portugal. Star. Die sind alle mal so schrecklich traurig und singen Fado. Okay, naja, du musst es ja wissen. ja, wie schaut's denn aus? Warum werden die nicht Europameister deswegen? Naja, weil die alle in der Kabine sitzen bleiben und weinen über ihr schreckliches Schicksal. Okay, die Tschechen. Biertrinkweltmeister. Okay, und deswegen dann nicht Europameister, weil betrunken, oder was? Ich dachte, ich soll mir hier die fadenscheinigen Gründe ausdenken, aber wenn du den Job machen möchtest, nur zu. Der lag jetzt einfach so nah, Gut, und last but not least, letztes Land in der Liste ist die Türkei. Vorurteile über die Türkei. Keine Ahnung. Vorteile über die Türkei. Jetzt sag nicht, du hast noch nie einen Türken gesehen. Naja, ich kenne Deutsche mit türkischen Wurzeln, die eventuell auch noch einen zweiten Pass haben, aber das sind in den allermeisten Fällen tatsächlich Deutsche. Das war jetzt auch ein Scherz. Und die, Vorurteil. Finde tatsächlich erstaunlich, wie souverän die häufig zwischen zwei Sprachen hin und her wechseln und das in einem Satz. Okay, also dein Vorurteil ist, sie sind sprachbegabt. Und warum werden sie deswegen Europameister? Keine Ahnung. Weil sie den Schiri in so vielen Sprachen beleidigen, dass der Wein in die Kabine läuft und sich nicht mehr raustraut und ihnen dann den Sieg gibt, damit er nach Hause darf. Okay. Lass uns mal über Sylt reden. Was, du erinnerst dich an diese Geschichte mit Sylt? Und Sylt wird nicht, möchtest du meine Vorurteile über Sylt hören? Nein, ich möchte gerade was ganz anderes machen. Und zwar, ich möchte jetzt gerade eine Brücke schlagen. Ein Lied kann eine Brücke sein, aber wir werden kein Lied singen. Wenn wir alle Brücken nach Sylt abreißen, dann haben wir ein paar Probleme weniger. Also zumindest, wenn wir auch Flugabwehrgeschosse an der Küste installieren. Okay, also wir haben gerade eben bewiesen, dass du im Notfall für jedes Land dir irgendein Vorurteil an den Haaren herbeiziehen kannst. Und das ist verdammt anstrengend. Und im Zweifel ist das nicht mal witzig, weil es einfach nur banal ist und irgendwie Gedönse ist. Jetzt mal meine Frage. Was glaubst du, wie hoch ist der Anteil der Menschen, die jetzt so Sylt-Style leben oder halt auch ähnlich sind, die jetzt zwar zu Gast bei Freunden leben, so ein bisschen, aber eigentlich genau mit diesen giftigen Gedanken im Hinterkopf durch die Welt rennen? 100%? Und warum brauchen wir eigentlich so eine Scheiße wie Sylt immer wieder, damit die Leute überhaupt verstehen, was Rassismus ist und wie er in die Köpfe von den Menschen kommt? Warum muss ich den Menschen erklären, hey, guck mal, Sylt ist ein perfektes Beispiel dafür. Warum verstehen die Menschen nicht allgemein, dass es Rassismus gibt? Aus dem gleichen Grund, warum sie den strukturellen Zusammenhang zwischen Nationalismus, Liberalismus und Kapitalismus nicht verstehen? Magst du ihn erklären? Nee, den kann sich jeder selber zusammen googeln. Kein Bildungspodcast okay. Hier. Aber mal sich die historischen Bedingungen anschauen, unter denen Liberalismus, einfach mal Wikipedia-Artikel Liberalismus, Wikipedia-Kapitalismus und Wikipedia-Artikel deutscher Nationalismus vielleicht mal lesen und mal auf die Gemeinsamkeiten gucken. Okay, also im Grunde ist, dient diese Folge tatsächlich der Tatsache, dass hallo, nächste Woche beginnt die Europameisterschaft und wir haben gerade eben einfach mal gezeigt, es ist Rotze einfach, sich völlig bekloppte Vorurteile aus dem Kopf zu ziehen, weil die existieren da draußen halt und die sind so banal wie sonst noch irgendwas. Das eigentliche Problem ist, dass es Menschen da draußen gibt, die genau mit diesen Vorurteilen den lieben langen Tag lang nicht nur als Vorurteil unterwegs sind, sondern das tatsächlich als ihr Denken betrachten. Schon irgendwie traurig. Und warum haben wir zwischendrin über Eishockey gesprochen? Ganz einfach, weil es so eine lustige Geschichte ist, dass man England, Großbritannien sich einfach nicht als Eishockey-Nation vorstellen kann, obwohl sie es halt einfach qua der Nähe zu den Kanadiern irgendwie dann doch scheinbar sind. Wahrscheinlich sind die Kanadier 1936 für die Briten angetreten noch. Dass das noch unter irgendeiner Empire-Regel gelaufen ist. Tja, immerhin haben sie es in Deutschland geschafft, 1936 Weltmeister zu werden. Also. Ja gut, sie haben dann ja irgendwie etwa 9 Jahre gebraucht, um dann den nächsten Sieg in Deutschland zu erringen. Ja, wieder ein Auswärtssieg. Bleibt so offen, dass die Schotten und die Engländer vielleicht doch nicht Europameister in Deutschland werden, oder? Okay, magst du jetzt dann tatsächlich ernsthaft über Fußball reden? Wer wird denn deiner Meinung nach Europameister? Ich will nie ernsthaft über Fußball reden. Deswegen frage ich dich, wer Europameister wird, wenn es so ein völliges Glaskugellesen ist. Meine Glaskugel sagt, also die überzeugendste Theorie, Vorteilstheorie, war, glaube ich, die zu den Ungarn. Deshalb wird Ungarn Weltmeister, Europameister. Europameister, wegen Gulasch. Wegen Gulasch. Und also wegen Viktor Orban, der Gulasch kocht. Gut. Wir werden in den nächsten 3 Folgen mal über die ersten 3 Gruppengegner von Deutschland reden, nämlich Schottland, Schweiz und Ungarn. Also werden wir definitiv auch nochmal über Ungarn sprechen. In diesem Sinne. Gehabt euch wohl und das Zeilenende erklärt euch jetzt noch strukturellen Rassismus. In diesem Sinne, tschüss! Boah, ernsthaft, Leute, das Thema ist mittlerweile so durch, ihr könnt euch auch mal selber educaten. Ciao.